Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 601, miese Woche für Android. Ja, genau. Erstmal, ne? Es fängt schon wieder an. Ja, wenig Themen diese Woche. Jedenfalls wenig Themen, die erfreulich sind. Ich meine, wir wissen ja schon, ne? Die K50 Gaming Edition, ja. Beispielsweise war ja schon jetzt längere Zeit im Gespräch und die ist, ja, kommt jetzt auch langsam in die Puschen, ja, und Xiaomi 12 ist erschienen und was weiß ich noch alles, ja, alles, was wir eigentlich vorher schon groß und breit gewusst haben, deswegen habe ich da auch wenig Lust, das jetzt nochmal breit zu treten. Aber das wirklich Unerfreuliche daran war, dass wir tatsächlich sehen, dass die neuen Geräte meist mit dem Snapdragon 8 Gen 1 kommen. Und da bin ich maßlos enttäuscht von den Herstellern, maßlos enttäuscht. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, mit Fehlinformationen, sprich mit glatten Lügen, rechtfertigen die den Einsatz dieses Prozessors. Und mich wird wirklich da der Hintergrund interessieren, was da ist. Ist das wirklich nur die Angst davor, dass man jetzt nicht auf einen anderen Prozessor setzt, der eindeutig besser ist, nämlich weil energieeffizienter ist, weniger Abwärme produziert und in einigen Bereichen sogar schneller ist als der Snapdragon 8 Gen 1. Ich rede vom MediaTek Dimensity 9000 natürlich. Und dass man den jetzt quasi außen vor lässt. Ja. Es gibt zwar ein und zwei Firmen, die haben da was angekündigt, würde ich auch noch mal drauf eingehen, aber ansonsten sieht das alles ziemlich schlecht aus, muss ich sagen. Ja. Also es geht da um das K50, das ist ja angekündigt worden mit dem Snapdragon 8, also nicht nur geht es um das, aber das Gerät kommt jetzt noch in einer Version raus mit dem Dimensity. Also die Gaming Edition vom K50, ja, das, die kommt jetzt mit diesem Snapdragon und die K50, das K50 Pro, das wird mit einem Dimensity 9000 kommen. Und noch zwei weitere Modelle mit Snapdragon-Prozessoren. Ich bin maßlos enttäuscht. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, dass die Firmen sich so einlullen lassen. Vor allem nicht die chinesischen Firmen. Da hätte ich ein bisschen mehr Courage erwartet. Aber okay, mal gucken. Ja. Jedenfalls, ich kann momentan nur abraten davon, dringendst abraten davon, Geräte zu kaufen mit einem Snapdragon 8 Gen 1. Bevor nicht klar ist, wie da die Hitzeentwicklung ist. Ich meine, klar ist, da werden Geräte verbaut, dann wird noch zum Beispiel das OnePlus 10, ja, das ist jetzt auch offiziell angekündigt worden, bis es erhältlich ist in Europa, wird es noch eine Zeit lang dauern, aber es ist jedenfalls angekündigt und offiziell vorgestellt worden. Und da macht man stolz klar, dass die Kühlung oder die Kühler sozusagen ausgebreitet so groß ist wie ein Blatt Papier. Ja, ich weiß nicht, das ist doch irgendwie, ist es doch bezeichnend, was für Aufwand getrieben werden muss, damit dieser total überlastete und überhitzte Prozessor überhaupt noch funktionsfähig bleibt. Ja, ich mag sein, ich tue das jetzt bewusst ein bisschen übertreiben hier, ja, aber wir wissen, dass die Snapdragon-Prozessoren sehr heiß werden, es gab immer und immer wieder Probleme in den letzten Jahren, deswegen, auch bei OnePlus übrigens, und ich verstehe das alles nicht, tut mir leid, aber die Sensation im Android-Bereich scheint erstmal abgeblasen zu sein, weil die Firmen entweder Angst haben oder weiß nicht, gute Verträge haben mit Qualcomm oder kriegen die Druck gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund bleibt die Revolution im Android-Bereich aus. Extrem schade. Und entsprechend sieht es dann auch diese Woche aus mit traurigen Mitteilungen, die ich aber mal alle rausgeblendet habe, ja, und stattdessen mich auf andere Sachen hier konzentriert habe. Ja. Ja, und weil so wenig Meldungen auch hier sind, habe ich ein Thema, das eigentlich für die Rios One sich vorgesehen war, hier in den Uncast genommen. Und was hat es mit Smartphones zu tun? Naja, sagen wir mal, das war ein Punkt dieser Science-Fiction-Serie, das habe ich ja schon des Öfteren gesagt, das wisst ihr ja, da bin ich Fan davon, war ja, was mich so richtig begeistert hat, die Vision der Smartphones, ja, in dieser Zeit und diese voll transparenten Geräte. Ja. Ja, man kann natürlich drüber diskutieren und streiten, inwiefern das überhaupt technisch möglich ist, ja, also rein physikalisch möglich ist, aber sicherlich wäre ein 95 oder sagen wir mal 90% transparentes Handy durchaus denkbar, ja, möglicherweise sogar heute schon, ja, aber ja, wir reden ja hier von einem gewaltigen Zeitraum. Ne? Und ihr wisst schon, wenn ich so anfange, dann wisst ihr schon, um was für eine Serie es geht. The Expanse. Ja? Die beste Science-Fiction-Serie seit Star Trek Next Generation. Ja? Vielleicht sogar noch vorher, denn die Mischung zwischen Realität und Fantasy und Science Fiction ist hier sehr gut übereinander gebracht worden, ja, wie ich schon immer gesagt habe. Ja, die ersten drei Staffeln waren die besten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das hat mich richtig umgehauen. Ja. Ich werde jetzt nicht spoilern, ja. Wir befinden uns jetzt aber in der letzten Staffel. Es wird keine weiteren Staffeln mehr geben, das ist schon angekündigt, ja. Und momentan läuft gerade auf Amazon Prime, oder ist jetzt ganz neu dort aufgetaucht, die letzte Staffel, ne? Ja, und da kann man sagen, klar, es knüpft nicht an die ersten drei Staffeln und seit der vierten Staffel war es auch klar, dass es nicht mehr jetzt so überwältigend genial ist wie bei den ersten drei Staffeln, aber trotzdem noch genial genug. Ja. Warum wird jetzt aufgehört? Man hätte angeblich noch Material für weitere Staffeln, aber ich finde, es ist gut, dass die Serie jetzt beendet wird. Sie ist jetzt noch sehr gut, ja, und wenn jetzt noch weitere Staffeln folgen würden, habe ich die Angst, dass die dann abdriften würde in ein absolutes Chaos, ja, das dann eben die Serie wieder ruiniert im Rückblick. Ja, die Zukunftsvisionen bei The Expanse sind sehr interessant. In der letzten Staffel wurden ein paar Fehler gemacht, die hätten sie sich wahrscheinlich in den ersten Staffeln nicht erlaubt, aber trotzdem, ja, da geht, wenn ihr die ersten Staffeln seht, dann wisst ihr, was ich meine. Da geht es um, ja, so grundsätzlichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die man halt nicht umkehren kann. Sorry, auch nicht, ne? Mit allem Goodwill, ne? Die Energie, die man benötigt zum Beschleunigen, braucht man im Weltraum auch wieder zum Bremsen. Ja, so sieht es aus. Ne? Ganz einfach. Das heißt, wenn man gewaltig Stoff gibt, dann braucht man auch gewaltige Energie, um wieder abzubremsen, wenn man das nicht mit natürlichen Objekten in der Umgebung machen kann. Und das geht eben nicht ganz so gut. Ja, und deswegen, ja, Trägheit ist auch so eine Sache. Ne? Also, stell dir mal vor, ne? Ihr fliegt geradeaus und jetzt gibt es ein Wendemanöver, 80 Grad volle Pulle, 180 Grad volle Pulle. Dann werdet ihr richtig gegen die Wand geklatscht, wenn ihr da nicht angeschnallt seid. Und wenn ihr angeschnallt seid, dann wirken dort solche Kräfte auf euch, ja, kann man kaum aushalten. Eigentlich wäre dann an dieser Stelle die Serie schon zu Ende gewesen. Deswegen hat man dann doch natürlich noch ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, hat dieses künstliche Blut, das da in die Venen gepumpt wird, der Saft, ja, der wird dann quasi in die Venen gepumpt, damit man nicht sofort stirbt bei einem solchen heftigen Manöver. Das sind die Sachen, die eben tatsächlich zu berücksichtigen wären bei sowas. Und das ist was eben das wirklich das, was mich fasziniert. Und auch der Recycling-Gedanken, auch das war immer wieder sehr cool gemacht worden, dass nämlich in Kolonien, in dem Fall im Gürtel sozusagen, überhaupt nichts verschwendet wird, gar nichts. Denn alles, was weggeworfen wird, ist lebensnotwendig, überlebensnotwendig, weil wo es keinerlei Rohstoffe gibt, die man zum Leben direkt nutzen kann, muss jeder Tropfen Wasser, jeder Tropfen Schweiß und auch Urin, ne, gesammelt werden und wiederverwertet werden. Ja? Und auch andere Materialien. Es ist schon faszinierend, wie man das so sieht. Und dann eben diese Sache mit diesen Smartphones, ja. Was ich faszinierend finde, ist natürlich erstmal, dass die so im Mittelpunkt stehen. Alles ist mit allem vernetzt. Es ist übrigens ein sehr interessantes Konzept, was auch genauer beschrieben wird von den Autoren, ja, wie das Ganze funktioniert. Ja, könnt ihr im Internet mal recherchieren, da findet man einige Artikel drüber. Also wurde quasi ein tatsächliches System sozusagen erdacht, wie es sein könnte. Ja. Zum Beispiel, um die Geräte zu vernetzen, da gehen welche hin und egal wo die hingehen, ja, die können dann zum Beispiel auf dem Handy, ja, swipen die ein Bild nach oben, da erscheint das Bild auf einem Screen in der Nähe. Ja. Und das geht natürlich nur, wenn, jetzt haltet euch fest, ne, dass alles kontrolliert wird von der Firma. Ne? Ist ja logisch. So ist leider die Gesetzmäßigkeit. Entweder ein Standard oder eine Firma. Das mit den Standards, das haut ja hinten und vorne nicht hin, wie man auch in unseren Bereichen sieht. Also muss es eine Firma machen. Ne? Zum Glück wurde da nichts festgelegt. Aber diese komplette Vernetzung von den einzelnen Geräten, ja, kann man halt dann am besten so bewerkstelligen, wenn eben tatsächlich solche Vorgaben gemacht werden. Das muss nicht unbedingt von Firmen sein, es kann auch vom Gesetzgeber her sein, aber diese Vorgaben werden gemacht. Und das ist auch ziemlich gut beschrieben und ich finde, das ist etwas, was man wirklich nicht vergessen darf, wie viel Denkarbeit, die die Autoren da verwendet haben für diese Serie, um sich sowas noch zu überlegen. Und da sind die wirklich ganz nah an der Lösung dran. Nur so kann es gehen. Ja. Es muss natürlich im Prinzip reguliert werden, das ist ganz klar, aber nur so kann es gehen. Wir sehen, dass momentan ist es ein totales Chaos. Ja. Wir fangen an mit Smart Home Vernetzung. Und es ist ein totales Chaos. Dass das nicht so weitergehen kann, ist ja klar. Ja, also ich meine, ich habe hier auf meinem Computer, ach, auf meinem Computer sage ich schon, ja, ist ja auch nicht so weit hergeholt. Auf meinem Smartphone habe ich hier zum Beispiel drei Apps nur für die Bedienung von Steckdosen und Lichter. Ja. Casa, UI und EW Link. Ja. Ja, wenn's solche Dienste wie eben vom Amazon Echo, ne, also sprich, bei euch geht jetzt nicht gerade das Ding an, also solche Alexa-Dienste gäbe, ne, dann wäre es wirklich eine Katastrophe, weil nur darüber kann ich alle Geräte steuern. Ne, auch natürlich Google Assistant wird es auch gehen. Ne, aber ihr seht, da ist ein großes Problem. Ne, und von solchen Sachen wie zum Beispiel, ich gehe hier an mein Smartphone und swipe das Bild Richtung meines TV-Geräts und dann erscheint es, da sind wir noch so weit weg, ja, das ist wirklich frustrierend. Und das Problem ist, technisch wäre das überhaupt kein Problem, ne? Das Waipu-TV hat es ja schon mal gezeigt, ne, wie das gehen könnte. Aber ich muss sagen, das ist frustrierend ohne Ende, weil sich eben die einzelnen Firmen dann nicht miteinander verständigen können. Und wenn dann solche Sachen sind, wie zum Beispiel, dass ich Sachen auf dem Chromecast quasi nicht machen kann, was ich zum Beispiel auf dem Fire TV machen kann, übertragen kann, oder umgekehrt, noch schlimmer, ja, dann stoßen wir eben an die Grenzen von der absoluten freien Marktwirtschaft hinsichtlich von Verbraucher, ich würde schon sagen, das gehört schon zum Verbraucherschutz, ja, weil eben dann wenn alles frei ist und jeder seinen Standard machen kann, eben dann am Schluss nichts mehr übrig bleibt von dem Standard. Ja. Wie wir das hier so sehen, noch nicht mal Apple hat es geschafft, seinen Standard durchzudrücken, und das soll schon mal was heißen, weil es eben so viele andere Firmen gibt in diesem Smart-Home-Bereich, die eben etabliert sind. Ja, also ich möchte gar nicht anfangen mit meiner LG-Waschmaschine. Ich habe hier auch eine App natürlich drauf für meine LG-Waschmaschine. Toll, ne? Über Amazon Echo ist die auch vernetzt und ich kann so ein paar Grundfunktionen wenigstens machen. Ja, ich kann fragen, wie lang braucht die Maschine noch und so weiter, ne? Das ist schon mal gut. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn diese Mittlerdienste dann nicht wären, dann wären wir noch in der Steinzeit der elektronischen Gerätesteuerung. Ja. Diese Sprachassistenten, die Smart Home Assistenten, die haben eine neue Welt eröffnet. Aber trotzdem ist es noch weit weg davon, dass wir richtig interagieren können oder beziehungsweise Interaktionen mit verschiedenen Geräten machen können. Ja, ja, hier, ich sitze an meinem Computermonitor. Warum kann ich nicht von meinem Smartphone einfach zack das Bild bei Bedarf auf den Screen schieben? Ja, ganz klar, weil der Bildschirm ist von Yammer und das Smartphone ist von OnePlus. Die Software ist von Google. Und was weiß ich, die App ist von irgendeinem anderen Anbieter, ja, der ja dann weder Google noch sonst irgendwas unterstützt, und ja, das war's dann. Ja, und dann haben wir auch noch die DRM-Probleme, auch das ist ein Thema, ja. Ein Grund, warum vieles nicht geht, ist, weil es nicht erlaubt ist oder weil es die Firmen verhindern wollen. Ja, auch das ist ein großes Problem, und wir haben mich ja immer gegen DRM gesträubt. Aber ich frage mich langsam, was wichtiger ist. Dass wir etwas nicht machen können, weil es ohne DRM ist. Oder dass wir etwas machen können mit DRM. Wisst ihr, es ist doch schon schwer genug, die Firmen davon zu überzeugen, zusammenzuarbeiten, obwohl ihr eigenes Produkt so geschützt ist, als ob das das Heiligste der Welt wäre. Ja? Das ist doch schon schwer genug. Dann auch noch zu verlangen, dass sie das ohne Schutz machen. Ist verrückt. Das ist verrückt. Ja, das wird so nicht klappen. Ja, mittlerweile dürfte es ja klar sein. Ich bin ja auch gegen DRM, aber ich frage mich, was wichtiger ist. Eben das ohne DRM nicht machen zu können oder ob ich es mit DRM machen kann. Ja, und das Letztere ist ja schon mit einem riesigen Fragezeichen versehen, was noch lange dauern wird. Ja. Ich weiß, es ist ein frustrierendes Thema. Ja, manche Leute sind so frustriert, dass sie eben schon zu Firmen wie Apple gehen, ja, und sagen, ja, hier, ne, Da passt alles zusammen. Ich kann das und das kaufen und das funktioniert gut zusammen, denkt man, ist aber leider nicht immer so, ne? Aber immerhin noch besser als bei den anderen. Ne? Ich kaufe mir eine Smartwatch und dann wird die mit dem Handy gekoppelt. Ich habe mein macOS Computersystem, dort ist das Handy wiederum gekoppelt, ja, und alles kann mit allem kommunizieren. Ich habe meine Apple Tags, ja, Wahnsinn, ne? Und Da fangt's langsam an, ja. Ist das das Geheimnis des Erfolgs, warum Leute so viel Geld raushauen für Produkte, die sie eigentlich günstiger kriegen können? Weil vielleicht das einfach nur das Ziel, was die Leute haben, damit schnell und einfach zu erreichen ist? Auch das ist, ne, bei The Expanse, da macht sich keiner von diesen Protagonisten Gedanken drum um das Smartphone. Ja, oder warum das alles so schön funktioniert. Ja, und so weiter. Warum? Weil es andere Probleme gibt. Ja, und genau das ist wiederum das Thema, ja, für die Technik-Fans, wie wir es sind, sind es vielleicht solche Sachen wie DRM-free und Vielfalt und Auswahl und so weiter ist besonders wichtig. Und auch für viele Konsumenten, die jetzt speziell für dieses, also sich mit diesen Themen beschäftigen. Aber für einen Großteil der Menschen ist es nur ein simples Werkzeug. Und die haben weder die Lust, sich zu fragen, warum etwas funktioniert, noch wie es funktioniert, sondern nur, dass es funktioniert. Und selbst das wollen sie sich nicht fragen müssen, sondern die kaufen das Produkt. Das muss funktionieren. Wenn nicht, geht's zurück. Ja, und fertig. Ende. Schluss. Die haben Wichtigeres zu tun. Leute, es hört sich frustrierend an, ist aber so. Die Leute haben Wichtigeres zu tun, als sich darum zu kümmern, dass ihre Geräte funktionieren. Ja. Einschalten muss funktionieren. Fertig. So sieht die Welt aus. Ja. Und ich kann's auch verstehen. Wenn ich hier den ganzen Tag Zeit habe, ne, für da rumzutüfteln an den Geräten, ja, und rumzubasteln an meinem Raspberry Pi, dann ist das ja wunderbar, ne? Aber jemand, der, was weiß ich, hier im Außendienst ist oder vielleicht hier wichtige Entscheidungen treffen muss, einen Haufen Arbeit auf dem Bürotisch hat und nicht weiß, wie er das in den nächsten Monaten erledigen soll, so viel Arbeit und immer noch mehr kommt, der hat keine Lust, sich darüber Gedanken zu machen, warum sein Smartphone jetzt funktioniert. Ja, es funktioniert. Es ist gut, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wird es in den Müll geschmissen, das nächste wird gekauft. So einfach ist das, ja. Ja, und das ist eben die Realität auch, und ich finde, das ist ein Aspekt von auch von dieser Serie The Expanse, ja, dass sie eben diese Realität abbildet, aber nicht bei jeder Gelegenheit hinterfragt, ja, und ich finde, das ist auch ein Geheimnis davon, ja. The Expanse ist wirklich ein Beispiel davon, wie man auch moderne Filme macht und Themen auch, aktuelle Themen reinbringen kann, ohne dass man als Zuschauer dauernd mit dem Gesicht reingestoßen wird. Ja? Zum Beispiel ist hier bei The Expanse zum Beispiel Schwulen und Lesben, Ehe und Beziehungen das Allernormalste der Welt, ja, was auch absolut in so einem Zeitraum absolut realistisch ist, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute noch in 100 Jahren sich wirklich noch darum kümmern, ob einer Männlein oder Weiblein ist, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, ja, und das wird einfach so, wisst ihr, das ist dann einfach so, ja, aber es wird, der Zuschauer wird nicht ständig mit dem Kopf da rein gestuppt, und es werden auch keine Charaktere erfunden, die jetzt genau das dem Zuschauer richtig einbläuen sollen, sondern es ist einfach vorhanden. Das ist zielführend, das ist gut, bildet die Realität oder bildet die Zukunft ab, so wie ihr es euch vorstellt, aber zwingt nicht die Leute dazu, diese Zukunft bei jeder Sekunde Film vor Augen zu haben. Ja? Und dann klappt das auch, würde ich sagen. Und dann klappt das auch. Ja, also The Expanse, Ende gut, alles gut. Deswegen gut, dass sie nicht mehr weitermachen, dass es nicht noch weiter abdriftet. Bis jetzt ist es noch sehr gute Serie und wenn sie jetzt zu Ende ist, ja, ich habe glaube ich noch 2 Folgen zu gucken, dann bin ich zufrieden und dann kann ich das Kapitel abschließen und kann sagen, das war wirklich eine der besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahrzehnten und es war sehr interessantes Material und sehr interessante Zukunftsvision. Und ja, was will man mehr? So, lange darüber geredet jetzt, ne? Wahnsinn. Aber musste mal sein, ne? Xiaomi Mix 5 und Vivo Nex 5, die werden sehr gute Kamerafähigkeiten haben. Ne? Und so geht man davon aus. Wundert mich natürlich beim Mix 5 auf keinen Fall. Ne? Aber inwiefern, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, inwiefern die Kameras jetzt tatsächlich noch ein Hauptgesichtspunkt sein können, das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin skeptisch, dass ob das noch in Zukunft das Hauptargument ist, weil ja die Qualität insgesamt schon so hoch ist, dass auch hier wieder ein normaler Konsument eigentlich selbst mit dem billigen Smartphone-Kameraset eigentlich schon mehr als zufrieden sein kann. Ne? Ich sehe es da immer wieder bei den Geräten, die zum Beispiel für hier von Ulefone für 200 Euro angeboten werden oder so. Die haben für einen Normalkonsumenten absolut gute Eigenschaften für eine Kamera. Klar, ich meine, die Ansprüche sind da natürlich verschieden, aber für die Mehrheit der Menschen dürfte das kaum noch eine Rolle spielen. Ne? Die Kameras sind vorhanden und werden halt auch entsprechend dann genutzt. Und wenn dann eben so ein Xiaomi Mix 5 sagt, okay, hier haben wir 50 Megapixel, 48 Megapixel, noch eine 48 Megapixel, einmal mit 0,5, einmal einfach ein Fünffach Vergrößerung, ja, also das heißt im Prinzip Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Zoom-Kamera, ja, also Triple-Kamera dann ist es doch wunderbar mit der optischen mit der elektronischen, nicht mit der optischen, mit der elektronischen Unterstützung, ja, ist dann halt auch ein 120-fach Fotosoom möglich, ne, was natürlich, naja, kann man drüber streiten. 48 Megapixel Front-Facing-Kamera, dann kann man Selfies machen, ne, die von Brillanz nur so strotzen, wunderbar, ne, Duckface muss ja in Szene gesetzt werden, und dann ist es ja gut, aber wie gesagt, kann man damit noch jemand unterm Ofen hervorlocken? Ich weiß es nicht. Samsung Galaxy Note Series soll jetzt angeblich doch nicht tot sein. Ja, unglaublich. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich bleibe dran an dem Gerücht. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Wunschdenken wiederum. Ja, mal sehen. Ja, Hanko Identity. Ich finde den Namen ja schon mal cool. Ein Hanko ist so ein japanischer Stempel. Ja, der wird zum Unterschreiben von Dokumenten genutzt. Ja, ein Stempel. Skurril war ja hier in der Corona-Pandemie, dass viele Mitarbeiter trotzdem regelmäßig ins Büro mussten, obwohl Homeoffice angesagt war, im digitalen Zeitalter, weil die Dokumente rechtlich nur gültig sind, wenn sie einen Hanko tragen. Dieser Hanko, dieser Stempel, der da gebraucht wird, gibt's aber nur in der Firma. Und das heißt, die mussten in die Firma gehen, dort ihre Dokumente abstempeln, damit die rechtlich haltbar sind. Verrückt, ja. Da haben wir wieder ein Problem, ja. Digitale Welt trifft auf analoge Welt. Deswegen finde ich den Namen hier ganz cool. Ein Kieler Startup hat hier Hanko Identity losgelassen und die setzen sich dafür ein, dass ein Einloggen ohne Passwort möglich ist. Ne? Also sozusagen, Passwort ist sozusagen die digitale Version des Hanko. Ne? Das braucht man überall, um sich einzuloggen, ist aber eigentlich schon wieder total veraltet. Ne? Warum ist es unsicher? Ja, wir alle wissen es, wollen es aber nicht wahrhaben, es ist unsicher. Ja. Klar, es hat auch seine Vorteile, das heißt, ich muss mein Kennwort nur merken, wenn ich es mir merken kann. Und wenn ich es mir merken kann, ist es nicht sicher genug. Das ist eine Prämisse, ich glaube, die kommt ganz gut an. Wenn man es merken kann, ist das Kennwort nicht sicher genug. Also was macht man? Man greift auf Passwortmanager zum Beispiel zurück. Ja. Und ruckzuck hat man dann eben auch viele Passwörter in so einer Datenbank gespeichert, weil überall melden wir uns ja mittlerweile an. Ja, egal, für alles muss man sich anmelden heutzutage im Internet. Ich bin dazu übergegangen, schon Sachen gar nicht mehr zu benutzen, wenn ich mich anmelden muss dafür, ja, weil es einfach schon so viel ist. Ich habe jetzt so bei, ich glaube 980 Passwörter sind es, ja, 980 Accounts. Jetzt habe ich langsam die Schnauze voll, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen Bock mehr. Und selbst mit der guten Passwortverwaltung. Ja. So, die Lösung ist FIDO 2 beispielsweise. Ja, also ein Anmelden ohne Passwort. Ich möchte es nicht von Anfang an gleich in den Himmel loben, aus dem einfachen Grund, weil auch dieses System ist recht kompliziert und das muss noch verbessert werden. Und genau da soll eben jetzt Hanko IO oder Hanko Identity soll da jetzt in die Bresche springen. Ja, damit das leichter wird, das kennwortlose Anmelden mit FIDO 2 und auch WebAuthn, das ist eine große Herausforderung und da haben wir wieder das Unterstützungsproblem. Wie kann man die Firmen dazu bekommen, das zu unterstützen? Ja, das wird eine große Aufgabe für diese Firma und für die Gesellschaft allgemein. Ja, also nur ein Beispiel, das ist jetzt zwar kein Online-Dienst, da läuft es ein bisschen anders, aber ich habe jetzt mal so spaßeshalber probiert, oder was heißt probiert, ich habe es gemacht, ja, über FIDO 2 eine sichere Partition einzurichten auf einem USB-Stick. Ja, also der USB-Stick wurde quasi verschlüsselt mit FIDO 2. Die Konfiguration war eine Katastrophe, kann ich sagen. Eine Katastrophe. Da musste ich auch noch einen Treiber installieren. Ja, ansonsten funktioniert eigentlich alles hier auch. Ich habe sogar schon alle Treiber für den YubiKey installiert gehabt, aber dieser eine Treiber, der war eben noch nicht drauf. Und zwar der FIDO 2 Treiber für Lux 2 Dateisystem. Ja, Lux 2 ist so ein Verschlüsselungs-, also ein kryptografisches Dateisystem. Ja. Und das bietet dann eben Schnittstellen auch für FIDO 2. Okay, nachdem der Treiber dann installiert war, konnte ich diese Partition mit einer Flut von Terminal-Befehlen dann quasi mit dem FIDO absichern. Ja? Und kurioserweise ist es so, ich muss zuerst die Partition anlegen mit einem Passwort. Ja? Dann wird der FIDO-Key hinzugefügt, der FIDO2-Token. Ja? Wenn man mehrere hat, kann man dann mehrere hinzufügen. Dann hat man erstmal das Device, das man mit Passwort und FIDO-Key entschlüsseln kann. Wenn man das mit dem Passwort nicht mehr will, kann man diese Funktion dann, diese Authentifizierungsmöglichkeit nachträglich dann löschen. Ja, aber Vorsicht, dann solltet ihr schon mehrere Keys drauf programmiert haben, denn wenn ihr einen verliert, war's das. Da kommt ihr nicht mehr da rein. Da gibt's auch keine kleinen schönen Tools, wo man das locker damit hacken kann. Schon wäre das Ganze auch sinnlos. Ja. sondern dann sind die Daten futsch, die sind weg. Ist mir schon ein paar Mal passiert mit GBG-Dateien, ja, sogar schon mal mit einer GBG-Schlüssel, den ich für E-Mail benutzt habe, ja, und tatsächlich kommen hin und wieder mal GBG-verschlüsselte Mails rein, die kann ich nicht mehr entschlüsseln, ja, wunderbar, weil ich das Passwort vergessen habe, oh mein Gott, das ist peinlich, ja, aber was, ich kann ja nichts machen dagegen, ne? Das ist ja so. Tja, damals noch nichts mit den Keys drauf. Und ja, das Problem ist, wenn ich das jetzt nutze, eigentlich habe ich mir das vorgestellt, dass ich das hier anschließe, ja, und gibt das frei, ja, und dann sollte es eigentlich funktionieren, aber nein, ich muss auch noch die Fido-PIN eingeben und da sind wir wieder gerade beim großen Problem, ja. Sicherheit gegen Nutzbarkeit. Klar, es ist schon eine Verbesserung, wenn ich eine PIN eingeben muss, statt jetzt ein Passwort. Aber trotzdem, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also von daher, ich muss nochmal gucken. Ich glaube, die Fido-PIN kann ich deaktivieren. Ja, muss aber erst schauen, ob da nicht dann die Fido-Keys, die da drauf gespeichert sind, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Weil ansonsten schmeiße ich den Fido-PIN raus. Denn, okay, das Risiko gehe ich dann ein, dass wenn jemand mein YubiKey hat, ja, dass er dann hier rangehen kann. Ja, das Risiko gehe ich ein, weil ansonsten ist das Ganze sinnlos. Dann kann ich eben auch das Passwort weiterhin benutzen. Das ist für mich dann kaum noch ein Unterschied. Ja. Also, und ihr seht, das sind so viele Probleme. Ja, obwohl das hier jetzt sich auf Online-Sachen mehr richtet, finde ich die Idee sehr, sehr gut, dass sich da jemand drum kümmern soll, dass es alles schöner, besser abläuft. Ja, Hanko.io ist übrigens die Adresse von dieser Firma und ich werde da mal das noch verfolgen, wie das weiter abläuft. Ja, die haben schon eine Preisliste, ja, und das sind dann zum Beispiel kostenlos für bis zu 100 monatlich aktive Benutzer, ja, und wenn er jetzt denkt, ja, Moment mal, was heißt denn, das muss ich ja für noch bezahlen? Nein, das ist natürlich der Anbieter. Der das dann natürlich implementieren muss. Ja, also Hanko.io muss natürlich auch unterstützt werden. Ihr habt es ja schon gehört, ich habe ja gesagt, das wird das große Problem werden. Ne? Für $29 im Monat kann man allerdings unlimitiert Nutzer aktive handeln. Ja? Allerdings gibt es da einen Preis pro Monthly Active Users. Ja. Und da ja, wird es dann auch wieder schnell happig. Deswegen ist natürlich hier ein riesiges Fragezeichen. Außerdem steht bei Fido Security Keys, Passwort 2FA und Third-Party-Login steht noch Coming Soon. Ja? Und da müssen auch noch die Leute, also die Firmen, das einfach diese Login-Methoden unterstützen. Mensch, wenn doch mal hier ne, so ein großes Konsortium, eine große Firma hingehen würde und würde das machen. Auch Google hat es nicht ganz hinbekommen. Ja, die haben ja auch schon mal Bestrebungen gehabt mit diesem Titan Security Key. Und auch die haben es nicht ganz hinbekommen. Von daher auch das wieder eine schlimme Aufgabe. Ich weiß nicht, ja, gibt's da eine Möglichkeit, ohne dass der Gesetzgeber einschreitet? Kann sich der Markt da endlich mal regulieren? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Das müsste verpflichtend werden für Firmen, ja, sich mit einem Fido 2 Key quasi anmelden, dass man sich mit einem Fido 2 Key anmelden kann. Weil, Leute, das ist einfach ein klares Problem, ja. Wie ich das vorhin gesagt habe, die Mehrheit der Menschen möchte das einfach haben. So ein Key ist die einzige Möglichkeit zurzeit, wie es einfach geht und sicher geht. Ja. Ansonsten werden die Leute weiterhin ihre Passwörter nehmen, die jeglicher Beschreibung spotten, ja, und innerhalb von Sekunden zu erraten sind, ja, oder mit Brute Force Attacken in ein paar Minuten gehackt wurden. Es wird einfach so sein, das ist von der Natur der Sache so, ja. Wie sollen denn sich Leute ein 30-stelliges Passwort merken, das voll mit wirren Zeichen und Buchstabenfolgen sind, ja? Niemand wird das machen. Niemand. Ja. stattdessen werden eben die Passwortmanager von den Profis genutzt. Aber die normalen Leute, die wollen auch keinen Passwortmanager nutzen. Das ist verrückt. Das zu überlegen, ja, das zu tun. Und dann werden die Leute weiterhin unsichere Passwörter benutzen. Und das müsste dem Gesetzgeber klar sein. Deswegen könnte man so eine Vorgabe machen. Ja. Das muss angeboten werden, sich passwortlos mit einem Key anzumelden. Wahlweise könnte man dann sagen, okay, aber es sind auch noch andere Methoden nach wie vor erlaubt. Ja. Und dann wäre ja alles in Butter. Ja. Das wäre der ideale Punkt. Aber wie wir ja wissen, ideal wird es meistens eben dann doch nicht umgesetzt werden. So, eben schon mal erwähnt, OnePlus 10 Pro ist offiziell, ja, ein enttäuschender Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor drin, ja, mit 8 GB oder 12 GB LPDDR5, RAM 128 GB oder 256 GB Storage. Gerade, also, dass es hier von diesen Top-Geräten eine Version gibt mit 8 GB und 128 GB RAM, es ist traurig. Es ist wirklich traurig, ja, übrigens, demgegenüber hat Apple angekündigt, dass es in seinem nächsten iPhone, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach Konfigurationen gibt, bis zu einem mehrere Terabytes. Ja, ihr habt richtig gehört, mehrere Terabytes Daten. So. Ja, das ist es. Auf jeden Fall, die Grundkonfiguration entbehrt jeglicher Beschreibung für ein Flagship-Phone 2021. Ja, da hilft der Prozessor auch nichts, von dem erst nochmal, wie gesagt, bewiesen werden muss, meiner Meinung nach, dass der überhaupt hitzemäßig die Leistung, die versprochen, überhaupt noch bringen kann. Hier, das war der Fall, wo es dann geheißen hat, um Überhitzung zu verhindern, ja, haben die jetzt ein Kühlsystem eingerichtet, was OnePlus direkt gesagt hat, also sie selbst haben das gesagt, das wäre 55% der Größe eines DIN A4 Blattes, ja. Also, oder 340 Quadratzentimeter. Ja. Okay. Also, wenn man so ein Kühlsystem braucht, ich denke mal, das ist so gefaltet, ja, ähnlich, ne? Also wie, ja, um die Wärme eben abzuführen. Ne? So, klar, ist ja nicht so groß wie ein halbes DIN A4-Blattes Handy, zum Glück. Also muss das irgendwie gefaltet sein. Und die meinen, dass eben die Gesamtfläche des Kühlers, ne, ist dann eben so und so. Aber da sieht man mal wieder, was man für Anstrengungen machen muss, um diesen vollkommen überzüchteten Prozessor noch nutzbar zu machen. Und ehrlich gesagt, es wird sich erst noch zeigen, ob das ausreichend sein wird. Ja, mal gucken. Ich bin da sehr skeptisch und von daher ist OnePlus 10 Pro eigentlich eine ziemliche Enttäuschung. Das ist für mich unglaublich, ehrlich gesagt, dass es so mit dieser Ausstattung kommt. Mit diesem Prozessor hätte ich auch mehr Mut erwartet von OnePlus. Aber ja, so ist das nun mal. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Tja, bleibt mir nichts mehr dazu zu sagen, außer dass mir das nicht mehr wert ist, mehr darüber zu sagen. Tut mir leid, sorry. Also das fällt bei mir unter die Kategorie Pixel 5. Ja. Na, nicht ganz so schlimm, aber fast. Ja. Also die umgerechneten Preise kann man, mit denen kann man eigentlich nichts anfangen, weil es wieder von chinesischen Preisen umgerechnet sind. Also die kleine Version wäre demnach 650 Euro. Das wäre natürlich ein guter Preis. Aber wie gesagt, das wird er nicht sein, der Preis. Ich rechne eher mit 750 Euro für die kleine Version und 850 Euro etwa für die große Version mit 12 GB, 256 GB Speicher. Okay. Damit sind wir zwar nicht im jetzt extrem teuren Bereich, aber halt auch in einem Bereich, wo man sich vielleicht schon ein bisschen mehr erhofft hat an technischen Daten, an Leistung und vor allem nicht mit der 8-Megapixel-Telefotolinse. Also 8 Megapixel ist einfach zu wenig, ganz einfach. Nun gut, ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es auch nicht ändern, dass Sony einfach nicht lernt. Sony ist lernresistent, was Smartphones anbetrifft. Vielleicht ist es die japanische Beharrlichkeit. Ja? Einfach, wir machen weiter. Ja, weil das ist unsere Philosophie. Und die werden wir nicht ändern, auch wenn der Markt sagt, eure Philosophie ist scheiße. Ja, Entschuldigung, dass ich so deutlich bin, aber es ist nun mal so. Wir machen weiter. Verlust um Verlust, jedes Jahr wird Verlust eingefahren in der Smartphone-Branche bei Sony. Aber sie lernen nicht. Sie lernen nicht, sie lernen nicht. Was soll man noch machen? Ja. Deswegen das Sony Xperia 5 Mark III. 6,1 Zoll Display, mal abgesehen davon, dass das Display sauklein ist im Vergleich zu den anderen Flaggschiff-Geräten. Ja, aber das ist ja nochmal okay. Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor, also die letzte Generation, ist auch noch okay. Ja. 8 GB RAM. 128 GB Storage oder 256 GB Storage. Es gibt keine 12 GB RAM-Version. Das ist schon mal schlecht. Aber man kann ja sagen, okay, das ist auch nicht das Flaggschiff-Gerät vielleicht. Na, keine Ahnung. Okay, gut. Ja, lassen wir durchgehen. 4500 mAh Akku. 8 Megapixel Front-Facing-Kamera. Von mir aus ist das auch ausreichend. Ja, 16 Megapixel Hauptkamera, 42 Megapixel Ultraweitwinkel, 24 Megapixel, Entschuldigung, Ultraweitwinkelkamera, 12 Megapixel Telefotolinse, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 3,5 mm Klinkenstecker und 360 Reality Audio. Ja, der neue Audiostandard, sehr gut. Preis $999. Ihr habt richtig gehört. $999. Beispielsweise das Galaxy S21 FE, das neue, mit einer ähnlichen Ausstattung, nicht ganz, aber ähnlich, $699. Das Pixel 5 mit einer besseren Ausstattung sogar noch als das Galaxy S21 FE übrigens und natürlich auch vergleichbar mit diesem Sony Xperia 5 Mark III, 599. Also warum 499 zahlen? Weil das Sony draufsteht? Das ist vielleicht die Firmenphilosophie gewesen, als es zur Zeit der Super-Hi-Fi-Einlagen, ne? Sony, wow, wir holen uns einen Sony oder wir holen uns einen Sony Walkman, ne? Das ist das Beste vom Besten, ja. Da zahlen wir auch ein paar hundert Mark, waren das damals, ja. Bezahlen wir auch dafür, statt, ne? 30 Mark für so ein Kassettenabspielgerät auf vom Grabbeltisch. Nein, 290 Mark Sony-Gerät. Das gehen wir damit in die Schule und dann kriegen wir es abgenommen von irgendeinem großen Typ. So. Ja. Und das ist irgendwie so eine Sache, die ist scheinbar bei Sony noch hängen geblieben. Aber Achtung, liebe Leute bei Sony, aufwachen, bei den Smartphones läuft es eben nicht mehr so. Da könnt ihr nicht hingehen, könnt ihr sagen, ja, hier Sony, ne, ist exklusiv, Sony ist teuer, Sony ist Qualität, sondern da geht man hin und sagt, Daten lächerlich, Preis lächerlich, tschüss. So einfach ist es. Sorry. Selbst die normalen Leute, die kriegen in Geschäften Smartphones angeboten für eine Hälfte vom Geld in doppelter Leistung. Ja? Was wollt ihr denn da noch? Ja? Hört doch endlich auf mit dem Kram und macht doch endlich mal wieder ein guter Preis. Mit guter Leistung. Ihr könnt's doch. Das zeigt, das sieht man doch an der PlayStation 5, wie es geht. Ja? Hammerharte Leistung zu einem Preis, der eigentlich unmöglich ist. So macht man das. So macht man das. Aber okay. Wenn Sony nicht lernt, irgendwann wird der Tag der Wahrheit kommen und die Sony-Telefonsparte wird geschlossen werden. Das fände ich sehr, sehr traurig, weil eigentlich sind die Sony-Geräte gefallen mir. Designmäßig auch. Und ja, ich meine, die Qualität ist okay. Aber damit alleine holt man eben bei den Smartphones keine schlafenden Hunde mehr hinterm Ofen hervor. Hä? Jetzt habe ich aber ein paar Sprichwörter zusammengewürfelt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der Exynos 2200, der wird offiziell verzögert. Ja? Aber es gehen auch Gerüchte um, dass der überhaupt gar nicht kommt im Galaxy S22. Also, dass es gar keine Galaxy S22 mit Exynos-Prozessor gibt. Schuld daran sollen gerüchteweise die Performance-Probleme sein. Letzte Woche habe ich ja schon darüber berichtet, dass die Exynos-Prozessoren jetzt tatsächlich richtig um einiges langsamer sind als die Snapdragon-Version. Also quasi die zwei Versionen, die es ja immer gibt. Ne? Da wird die eine Version deutlich besser als die andere Version. Und jetzt sieht es wohl so aus, als ob eben Samsung erstmal nur die Snapdragon-Version wohl in allen Regionen anbietet. Ja, und eben den Exynos-Prozessor erstmal nicht verwendet. Natürlich bestreitet Samsung momentan, dass es Performance-Probleme sind, die dazu geführt haben, aber sie bestreiten nicht, dass es tatsächlich diese Verzögerung oder dieses Zurückstellen von dem Exynos 2200 erstmal gibt. Hinsichtlich dieser Aussage kann man ziemlich sicher sagen, dass jetzt erstmal nur die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Geräte ausgeliefert werden und eben nicht diese mit dem Exynos 2200. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich finde es, auch wenn die es jetzt nicht zugeben, ich finde es schon allein aus dem Grund richtig, fände ich richtig, dass wenn eben die Geschwindigkeit so dramatisch sich unterscheidet, dann kann man doch nicht die Geräte so krass in den einzelnen Regionen quasi sich unterscheiden lassen. Das führt doch zu Grauimporten natürlich oder einfach auch zu Missmut. Also ich wäre ziemlich sauer, wenn ich mir ein Samsung-Gerät kaufen möchte, ein S22, und in den USA kriegt man ein richtig performantes Gerät und bei uns sind die Geräte deutlich langsamer. Das wird auch dazu führen, dass zum Beispiel High-End-Games, die eben dahingehend programmiert wurden, dass das S22 eben so und so viel Power hat, ja, dass die dann eben deutlich schlechter laufen auf dem Gerät hier in Europa, ja. Und die Single-Core-Score war wirklich unterirdisch im Vergleich zum Snapdragon, unterirdisch, weiß gar nicht, was da los war. Ja. Nicht gut. Von daher gut, dass es offenbar jetzt erstmal diese Verzögerung gibt und dass eben hier keine Exynos-Version erstmal auf den Markt kommt, so wie es aussieht. Gute Nachrichten für Besitzer vom Nvidia Shield TV, denn die bekommen Android 11. Das ist gar nicht so schlecht. Sogar das Modell von 2015 bekommt das Android 11 Update. Und wisst ihr, Leute, da fällt mir eins auf. Es geht doch. Die ganzen Aussagen, die immer getätigt werden, ja, wir können ja nicht Geräte so lange updaten, ja, das geht einfach nicht. Es geht doch. Man sieht's. Ja, das ist mir schon bei dem Fire TV aufgefallen. Da kamen bis vor kurzem noch Updates. Das Ding ist uralt. Ja, und es kommen immer noch aktuelle Updates an. Das ist richtig gut und zeigt eben auch, dass wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es kommt nur deswegen keine 6 Jahre Updates bei den Smartphones, weil eben, das neue Smartphone dann eben doch verkauft werden soll. Ne? Weil hier gibt es ja auch, das ist ja auch ein Prozessorproblem, ja. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was für ein Prozessor im Shield TV drin ist. Da bin ich mir leider nicht sicher. Nee, kann ich leider nicht sagen. Ja, keine Ahnung, weil dann kann ich auch keine Spekulationen darüber anstellen, aber normalerweise wird immer der Prozessorhersteller vorgeschoben, wenn es dann nach 3 Jahren keine Updates mehr gibt. Ja, heißt, ja, der Prozessorhersteller gibt keine Updates mehr frei, also können wir auch keine mehr machen und das war's dann. Ja. Aber hier, ne, von 2015 und das wird jetzt noch geupdatet, das heißt, ich meine, 7 Jahre? 7 Jahre Updates? Wie geil ist denn das? Das möchte ich bitte jetzt auch für meinen OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition haben, ja. Ganz klar, 7 Jahre Updates und ich bin zufrieden. Bin absolut zufrieden. Übrigens, ach, weil wir schon von langen Updates sprechen. Ich habe ja schon vor etlichen Sendungen angekündigt, das Honor View 20 bekommt ein Update nochmal. Zu meiner Enttäuschung ist es bis jetzt noch nicht eingetroffen. Und mittlerweile bezweifle ich, dass es tatsächlich kommt, weil offenbar sind die Seiten, die ich da vorher gefunden habe, die das behauptet haben, da ist jetzt auf einmal nichts mehr davon zu lesen. Und das ist schon heftig. Also möglicherweise könnte das heißen, dass es eben nicht mehr kommt. Ja, ich meine, gut, hier ist noch ein Artikel vom 9. August, ja, aber der ist ja schon veraltet, und ansonsten ist da ziemlich ruhig geworden. Was ist da nur los? Ja. Also, auf der Liste hat es gestanden, die Global Version, ja, soll noch ein Update bekommen, Sicherheitsupdate, aber ja, seitdem ist Sendepause. Nix. Manuell downloaden geht auch nicht. Und von daher, ja, kann man nur warten, bis dann irgendwas ankommt. Aber ehrlich gesagt, je länger das dauert, desto weniger Hoffnung habe ich, dass es tatsächlich erscheint. Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr schade. Aber mal gucken. Vielleicht, die Hoffnung habe ich nicht ganz aufgegeben, aber wie gesagt, ich finde halt diese Nachrichten nicht mehr. Diese, da ist es, glaube ich, auf huaweicentral.com. Das ist keine offizielle Seite, aber immerhin. Und Honor, das ist Honor 20, nicht Honor View 20, genau. Da falle ich immer wieder drauf rein. Aber definitiv war das Honor View 20 Global gemeint damit, mit diesem Update. Oder die haben sich verschrieben und haben es jetzt geändert. Ja? Sind reingefallen, so wie ich auch manchmal. Ziemlich übel, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Sobald es ankommt, werde ich hier die Sektkorken knallen lassen und werde es euch natürlich dann sagen. So, Galaxy Tab S8, S8 Plus, da gab es jetzt einige Specs, die geleakt wurden und auch ein paar Renderings. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Renderings der Realität entsprechen, denn so würde das tatsächlich richtig gut aussehen, dieses Tablet. Im Prinzip kann man sagen, keine Bezels mehr. Also ganz minimaler Rand, aber keine Bezels mehr. Damit sieht es aus wie ein Blatt Papier. Das funktioniert also nicht schlecht. Ja, das Display ist natürlich auch entsprechend gut. Jetzt hängt natürlich alles von den weiteren technischen Daten ab. dass da jetzt hier eine 13 Megapixel Hauptkamera ist und eine 6 Megapixel Weitwinkelkamera, ist mir ehrlich gesagt egal. Es geht hier da um andere Sachen beim Tablet, logischerweise. Und die 12 Megapixel Frontfacing-Kamera ist natürlich für Videochat schon mehr als ausreichend, also eigentlich total überdimensioniert. Aber okay, somit ist die Qualität hoffentlich dann auch ganz gut bei einem Videochat. Ist mir auch egal, dass da ein Snapdragon 8 Gen 1 verarbeitet wird, denn das Gehäuse und damit natürlich die Fläche, um Abwärme, um Wärme abzuführen, ja, ist natürlich dort sehr groß. Schade um den Stromverbrauch, weil, ne, ihr wisst ja, Hitze, habe ich heute schon in der Rios Wochensicht gesagt, Hitze, die entsteht, die abgeleitet werden muss, ist Energieverschwendung. Komplette Energieverschwendung. Ihr verbrät quasi die Energie in Wärme, statt sie in Leistung für euer Gerät zu benutzen. Und das heißt natürlich höherer Stromverbrauch, schlechter für die Umwelt und so weiter. Aber egal, ich denke, wie gesagt, das wird in so einem großen Tablet kein Problem sein, zumindest wenn man es hinsichtlich der Überhitzung sieht, wenn da nicht noch ganz großer Bockmist gebaut wurde. Bei Samsung, da müsste es eigentlich kein Problem sein. Die Akkulaufzeit wird sich dann zeigen, wie das dann aussieht, weil ganz klar, wie ich schon gesagt habe, ne, wenn also der Prozessor zu heiß wird, wird der Energieverbrauch höher, entsprechend sinkt die Standby-Zeit bei gleicher Akkugröße. 8 GB RAM mit 128 GB Storage und 256 GB Storage-Version gibt es ebenfalls. Da muss man bei einem Tablet zufrieden sein, schätze ich mal. Ja? Vor allem eben bei dem S8, ja, ich glaube, das waren nämlich die Sachen vom S8, genau, 120 Hertz Refresh-Rate am Bildschirm, ja, und welche Größe war das Ganze nochmal? Okay, Größe steht da nicht. Steht nur, dass das Samsung Galaxy Tab S8 Plus ein größerer Bildschirm hat und 12,7 Zoll Bildschirm. Also schätze ich mal, dass das andere vielleicht hier ein 10,1 Zoll Display hat. Ich glaube, ein 11 Zoll wäre zu groß für das. Also, ne, das S8 jedenfalls, 12,7 Zoll Display, AMOLED Screen mit 2800 mal 1752 Pixel Auflösung, also deutlich höhere Auflösung als Full HD. Gut. Jedenfalls gut. Ah ja, genau. Hier steht 11 Zoll hat das S8. Das normale S8 hat 11 Zoll. So, S8 Plus 12,7 Zoll. So. Das S8 hat 8000 mAh Akku, während das S8 Plus 10.090 mAh hat. Also hier ist auch mehr Power drin. Was natürlich auch mit dem größeren Screen, ja, dann auch notwendig ist, glaube ich. Ja, also ob jetzt die andere Ausstattung mit dem Prozessor und den RAM jetzt gleich ist für beide Modelle, weiß ich nicht genau. Beide Modelle werden allerdings hier auch einen MicroSD-Kartenslot haben. Ja, auch das nicht schlecht. So, und natürlich stellt sich dann noch die Frage, gibt es da ein Ultramodell? Ja, es soll noch Tab S8 Ultramodell geben mit einem 14,6 Zoll AMOLED-Screen. Wahnsinn, ja. Mal gucken, wie das aussieht mit einem 11.200 mAh Akku, ja. Und es wird auch erwartet, dass sowohl 5G als auch Wi-Fi-Modelle kommen. So, das erstmal die Gerüchteküche und jetzt werde ich auch darüber nichts mehr sagen, bis dann letztendlich das Teil auf dem Markt ist. Zu den Preisen kann ich eigentlich nur eines mit Sicherheit sagen, die werden astronomisch sein. Astronomisch. Ja, mehr weiß man noch nicht. Ja, Redmi K50, ich habe es ja schon mal gesagt vorhin, deswegen brauche ich da gar nicht mehr so viel darüber zu sagen. Frust pur, ja, also das K50 kommt mit einem Snapdragon 870, das K50 Gaming Edition mit einem enttäuschenden Snapdragon 8 Gen 1 und die K50 Pro Ausgabe von dem Gerät kommt dann mit MediaTek Dimensity 9000, also nur ein Gerät mit einem Dimensity-Prozessor, und das ist für mich vollkommen unverständlich. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, deswegen nichts mehr darüber, und warten wir da mal, bis die Geräte auf dem Markt sind, und dann werden wir weiter sehen. Die Honor Watch GS3 ist ebenfalls rausgekommen mit einem AMOLED-Screen, Stainless-Steel-Body, GPS und noch mehrere Funktionen drin. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier fand ich das ein bisschen enttäuschend. Ja, es ist ein Update, aber es ist wirklich nur ein Update. Minimal. Ja, ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Das sieht optisch ein bisschen anders aus. Noch nicht mal jetzt wirklich so extrem gut, aber auch nicht schlecht. Ja, da hängt halt wirklich alles vom installierten Watchface ab, weil es gibt keine Lünette außen herum, nix. Ja, und das heißt, leider gibt es einen schwarzen Rand, also ein Bezel gibt es außen rum. Ja, keine Lünette, aber ein Bezel, was natürlich die mögliche Größe, Anzeigegröße auch wieder ein bisschen schrumpfen lässt, ne? Aber naja, gut. 1,43 Zoll ist halt schon nicht sehr viel. Dafür 326 Pixel pro Zoll gut aufgelöst. Denke, dann sehen die Watchfaces auch gut aus. Ja, aber ansonsten enttäuschend. Sonst keine weiteren Funktionen. Ja, ein Heartrate-Prozessor ist wieder drin, ein verbesserter, ja, 8-Channel-PPG-Modul. Aber der kann eben nur den Blutsauerstoffgehalt und die Herzfrequenz. Und das ist für heutige Verhältnisse absolut enttäuschend. Hier ist keine EKG-Funktion drin, hier ist keine Blutdruckmessfunktion drin, hier ist keine Blutzuckermessfunktion drin, hier ist nichts drin, was von der neuen Generation von Smartwatches eigentlich hinsichtlich Gesundheitstracking hier noch erwartet werden kann. Und das ist also zumindest eine EKG-Funktion, das wäre absolut, ein Ein-Channel-EKG wäre absolut okay. Damit kann man schon viel anfangen. Das ist eine wichtige Vorsorge, finde ich, um Herzkrankheiten schnell zu erkennen. Und dann halt auch mal nachgucken zu lassen, selbst wenn es mal ein False positiv ist, ist es besser, man geht einmal mehr als einmal weniger zum Arzt, ne? Nur, das alles ist halt hier nicht drin, und damit ist es eigentlich nur ein schwaches Update. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich meine Honor GS2 Pro durch eine solche ersetzen sollte, weil es für mich keinerlei Mehrfunktion hat. Aber überhaupt nicht. Und deswegen, naja, auf der einen Seite bin ich froh, somit kann ich hier meine Smartwatch noch weiter guten Gewissens nutzen, ohne dass ich sagen muss, oh, ich habe hier eine Smartwatch, die ist schon total veraltet. Nein, sondern sie ist immer noch aktueller Stand der Technik, zumindest bei Honor. Ja. Muss man vielleicht dann doch irgendwann mal überlegen, eine Samsung Galaxy Watch zu holen. Vielleicht mal die 4, wenn sie günstiger wird. Die kann nämlich bereits schon etliches machen. EKG hat sie ja auch drin. Ja. Und ich glaube, das sind auch noch weitere Funktionen. War das nicht eine Blutdruckmessung, glaube ich? Ist da bei einigen Modellen, glaube ich, möglich. Wenn es richtig war, aber kann ich jetzt nicht 100% sagen. Aber wie gesagt, das Einkanal-EKG ist schon sehr, sehr gut. So, und wer jetzt natürlich sagt, okay, ja, ein Smartwatch ist ja gut und schön, aber nee, ich will was Stylisches haben, da brauche ich keine Smartwatch, sondern eine richtig geniale Uhr, ne? Ich meine, wo man auch zeigen kann, ne, hier so, ne, ich Chef, du nix, ne? Ganz klar, muss ja immerhin sein. Aber Leute, es ist, manchmal gibt es solche Uhren, da gucke ich drauf, oder überhaupt Produkte, egal was es ist, ja. Egal, ob jetzt Klamotten, Elektronikprodukte oder was weiß ich, irgendwas, ne? Da gucke ich drauf, Autos, ne? Gucke ich drauf und sage, cool, das Ding ist schön, das gefällt mir. Wahnsinn, das ist so genial, das würde ich mir gern kaufen. Ja? Und dann gucke ich und ich stelle mal wieder fest, ich habe einen exklusiven Geschmack. Leider. Also ich finde es fast schon erschreckend, wie oft ich extrem hochpreisige Produkte als sofort sehe und ohne, dass ich weiß, was die kosten. Im Gegenteil, ich meine sogar, die sind relativ günstig. Ja, ja, gerade bei Elektronikprodukten gehe ich erstmal davon aus, ah, genial, Wahnsinn, die sehen so schön aus, aber was wird das Teil kosten? Ja, 300 Euro oder so, ne? Nee. Ja, so ist das zum Beispiel passiert bei den Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up. So nennt sich das Ganze, ja. Also Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up. Und also dieses Design, ich würde da noch nicht mal ein anderes Watchface installieren. Ich würde die drei, die da zu sehen sind, würde ich einfach drauf lassen. Vor allem diese weiße mit dem weißen Armband, die gefällt mir unwahrscheinlich gut mit diesem Watchface zusammen. Der Ring außenrum, der, ich weiß nicht, wird das vom Display her gemacht, vom Watchface, oder ist das eine feste Installation? Ich glaube, das geht übers Watchface und damit hätte das auch an den abgerundeten Rändern quasi ein Display. So wie man das bei den Smartphones von Samsung alles gewöhnt ist, an den abgerundeten Ecken, ne? Noch Display, also an Seiten. Ne? Fantastisch. Und die sehen so genial aus. Also diese Uhr würde ich mir holen, auch wenn sie nur 1,2 Zoll groß ist, weil normalerweise eine Smartwatch muss bei mir, wie das Handy, groß sein. Ich will das Display viel auf dem Display haben, ja, und ich will viel und gut erkennen können, das ist ganz, ganz wichtig, ja, und ich will nicht nur, ja, vier Ziffern, ne, auf der Uhr sehen, sondern ich will auch was, ne, sei es jetzt Design oder eben Informationen sehen und da brauche ich Platz, ganz einfach. Ja. und das Teil auch vom System her, Snapdragon Wear 4100 Plattform und da seht ihr schon, dass natürlich hier Android Wear drauf ist, ja, und Support Google Play Store, alles wunderbar, ja, bis auf den Preis. Also, was soll ich sagen, $3000 kostet das Teil und damit ist es natürlich, also, ne. Klar, ich meine, ein Uhrenkenner, ein Uhrenliebhaber, den haut 3000 Euro oder $3000 jetzt nicht vom Hocker. Ja, der gibt für eine Rolex auch ruhig mal ein bisschen mehr aus. Ja. Aber ich finde das ein bisschen schade. Ja, natürlich, klar. Die sieht so schön aus. Die würde ich mir sogar holen, aber nicht für 3000 Euro. 3000 Euro am Handgelenk? Nee, nee, nee. Ich will ja noch ohne Angst durch die Stadt laufen können. Ja. Wenn ich mal so eine Uhr mir zulege, ja, dann weiß ich, okay, jetzt brauche ich einen Personenschutz. Ja. Also leider, nee, schade. Vielleicht, ich hoffe ja, dass es vielleicht mal irgendein chinesischer eine chinesische Firma gibt, die das Teil schamlos fälscht, dann werde ich mir die Fälschung holen. Ich sag's ganz ehrlich. Das Design ist geil. Ja, das ist einfach nur genial. Auch dieses abgerundete Display mit diesen Funktionen, die Farben und ja, es ist einfach fantastisch, ja. Aber wie gesagt, so schade, dass die Firma das so teuer macht. Und ja, ich weiß, kann dann argumentieren, ja, wenn das so fantastisch ist, dann ist der Preis auch angemessen, ja? Sicher, natürlich, aber das hilft mir trotzdem nicht. Deswegen hoffe ich, dass das Design irgendwie mit einem billigen Android-Derivat gefaked wird und dann hole ich mir die. Ich gebe es zu, ich bin ein Schwein. Ja, genau. Jo, damit sind wir auch schon durch mit den Themen. Schon ist gut, ich habe wieder viel gequatscht, obwohl hier gar keine großen Themen vorhanden waren heute. Komisch, ne? Aber gut, App der Woche war für mich eine Verwunderung, dass ich das noch nicht hatte. Wenn ich das schon mal hatte, dann muss ich mich entschuldigen. Ich habe es aber in meinem Blog nicht mehr gefunden, also in meinem Feed, meine ich. habe ich nichts darüber gefunden. Und deswegen, das kann doch nicht sein. Ja, kennt ihr noch Fliff? Ich sag immer Fliff, manche sagen auch Fliff. Ich sag Fliff. Fliff, das war so ein Anime-MMORPG auf dem PC. Und das gibt's schon seit einiger Zeit auch auf dem auf Android-Geräten. Und das ist ein, das heißt Fliff Legacy oder Fliff Legacy. Ja. Man merkt es der Grafik an, dass es schon ein paar Jährchen auf dem PC am Buckel hat, ja. Und bei der Adaption hat die dann nochmal ein bisschen gelitten. Aber insgesamt gesehen macht es dann doch halt eben viel, viel Spaß. Bei solchen MMORPGs wie Fliff das ist, die leben nicht von der Grafik, sondern die leben von den Quests, die leben von der Interaktion. Und da muss ich sagen, ist es gut. Ja, es gibt ein paar Sachen, wo man sagen kann, hätten die doch das gemacht und hätten die doch das gemacht, aber sie haben es nicht gemacht. Und trotzdem muss man sagen, man kann zufrieden sein, meiner Meinung nach, mit dem Ergebnis. Und es macht Spaß. Und das ist ja die Hauptsache. Ja? Fliff, süße Chars, gute Quests, Kurzweile ist angesagt und ein richtiges MMORPG auf Android. Nix so von wegen hier so ein paar Chars, die in Runden kämpfen, dann immer weiter aufgelevelt werden und sonst passiert nichts. Nein, nein, sondern das ist schon ein richtiges MMORPG, wo ihr in der Welt herumläuft, ja, gegen Feinde kämpft, gegen Raid-Bosse gemeinsam mit anderen Spielern in die Schlacht zieht, ja, und das ist eben dann ein richtiges MMORPG und das macht eben entsprechend Spaß oder frustriert. Das muss einem dann klar sein, natürlich muss man MMORPGs auch lieben. Gleichzeitig muss man eben auch mit der Grafik zurechtkommen. Die Hintergrundgrafik ist vor allem das, was mich stört. Die Grafik von den Chars ist über jede Kritik erhaben, meiner Meinung nach. Aber die Hintergrundgrafik von der Welt, die mutet halt tatsächlich so an, als ob sie eben schon ein paar Jährchen alt ist. Und das ist halt der Fall, weil es eben eine Adaption ist vom PC. Ja. Dennoch, es gibt viel zu erforschen, es macht Spaß, das Sound ist okay, die Helden sind genial, man kann Begleiter sich zulegen, sammeln, ja, da gibt's so viele Sachen, ja, so Löwen, Tiger, Einhörner, Drachen, alles Mögliche gibt's da, die einen begleiten können und damit man nicht allein durch die Welt streift, hm? So ist es. Soweit ich das mitbekommen habe, sind Server zusammengelegt worden, was dazu führt, dass manchmal zu viel los ist, aber ich finde es trotzdem okay, weil vorher war es nämlich so, je nachdem, waren die Server leer. Also da waren ein paar Leute auf dem ganzen Server und da kann man natürlich keine Raids machen, da geht gar nichts mehr, also ein leeres MMORPG kann man gleich vergessen, ne? Da geht nichts. Gut, jetzt ist es ein bisschen zu voll, aber mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Der Name übrigens Fliff, ne, oder Fliff ist halt Fly for Fun. Ja, es war damals einer der großen Punkte in der PC-Version, dass man mit seinem Char fliegen konnte bei bestimmten Sachen. Ich habe das auch eine ganze Zeit lang auf dem PC mal gespielt. Und fand es eigentlich immer recht cool. Dungeons und Bosskämpfe waren immer spaßig. Und auch hier gibt es immer auch Player gegen Player. Also gegen andere Spieler kann man auch kämpfen. In PvP-Arenen. Ja. Aber ehrlich gesagt, PvP war für mich nie ein Thema. Ich hasse PvP-Kämpfe. Ich hasse sie so sehr. Aber andere Leute, die sind nur deswegen bei einem MMORPG Zugange wegen den PvP-Kämpfen eben. Also, wie auch immer, Fliff Legacy ist eine schöne Abwechslung auf dem Smartphone, wenn ihr mal ein echtes Anime-MMORPG haben wollt, wie damals auf dem Computer. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Nicht nur ganz gut, sondern sehr gut. Und zwar so gut, dass es eben hier App der Woche wurde Fliff Legacy kostenlos zum Download im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer findet ihr die Links und ein paar weitergehende Informationen in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum, die sind irgendwo in eurem Podcast-Player versteckt. Ja, wupp, keine Ahnung, ne? Je nach Podcast-Player habt ihr sie irgendwo zum Anzeigen. Und dort könnt ihr euch dann weiter durchklicken, auch zur App der Woche natürlich. Genau. Tja, und dann ist eigentlich alles gesagt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, habe ich schon gesagt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.